Wir sind in Amsterdam, in der Marnixstraat, in dem alten düsteren Bau des Polizeipräsidiums, in einem großen grauen Raum der Mordkommission. Eines Tages war hier aus unerklärlichen Gründen ein komplettes Schlagzeug abgestellt worden. Keiner wusste von wem. Das ist Adjutant Hoepstra, ein Mann, der die Welt mit leichten Zweifeln akzeptiert. Um die 50 und verheiratet, wenn auch nicht glücklich. Zerknitterter Anzug aus bestem britischem Material, dunkelblau mit Nadelstreifen, silbergrauer Bürstenhaarschnitt. Ich bin nicht eitel. Vor langer Zeit hatte er als Drummer in der Schulband gespielt. Und als das Schlagzeug da plötzlich in seinem Zimmer stand, hatte er es angeschaut und sich geweigert zu ermitteln, wer der Eigentümer sein könnte. Nach einigem Üben hatte er zu seiner alten Form zurückgefunden. Und das ist Brigadier de Chier, der mit dem Adjutanten das Zimmer teilt und ihn gern auf der Querflöte begleitet, die ebenfalls aus seiner Schulzeit stammt. Nur so zum Spaß. Zehn Jahre jünger und Junggeselle, den tadellosen blauen Jeansanzug von einem illegal eingewanderten Türken maßgeschneidert, den Seidenschal locker ins offene Hemd gesteckt und den breiten Schnurrbart sorgsam nach oben gebürstet. Ein hübscher Mann, wie die Frauen sagen. Wann immer die Gelegenheit sich bot, improvisierten sie gemeinsam. Ganz leise natürlich, denn leises Spielen ist die wahre Kunst. Zwei ganz gewöhnliche Männer in einem großen grauen Zimmer in der Marnixstraat in Amsterdam. Denn Amsterdam ist eine freundliche Stadt. Eine freundliche Stadt voller seltsamer Leute. Ketchup, Karate und die Folgen. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jan-Willem van de Wetering. Bearbeitung und Regie Peter Micheladiges. Zweiter Teil, der andere Sohn Gottes. Es war sehr früh am Montagmorgen und das heiße Sommerwetter hielt noch an. Das ganze Wochenende haben wir an einem windigen Fall verschwendet. Ich hatte ernstzunehmende Verdachtsgründe. Das lässt sich einfach nicht bestreiten. Am Freitagabend hatte alles angefangen. An der Brauersgracht bei der Brücke über die Kaisersgracht, zwischen dem Café Belema und dem Hotel Oberon. Wenn ich mir vorstelle, dass du am liebsten die Straßen hättest aufreißen lassen, um eine Leiche zu finden, die am Ende wieder quicklebendig auftauchte. Alles deutete darauf hin, dass ein Verbrechen geschehen war. Schade, dass Hoepstra so wenig Intelligenz besitzt. Schade, dass dir hier manchmal die Fantasie fehlt. Dann spielten sie wieder. Und die seltsamen Gestalten des Wochenendes umtanzten sie wie die Gebilde eines leeren Traums. Persönlich mag ich sie alle. Bis auf Rea. Das ist Brigadier Jürians von der zuständigen Revierwache. Keiner wusste, wo Rea geblieben war. Das konnte ich einfach nicht auf sich beruhen lassen. Nur Belema wusste es, aber sagte nichts, denn er hatte wieder einmal seine Finger im Spiel. Boris Belema. Ihm gehört das Café und ihm gehört auch der Frisiersalon auf der anderen Seite. Boris hilft immer, das tut er. Den anderen Sohn Gottes nennen wir ihn. Ich bin Boris Belema. Ein kleiner, dicker Mann mit einem Bauch, der sich unter einer Lederweste vorwölbte, krausen Koteletten und einem überzeugenden Lächeln. Ich bin Boris Belema. Boris Belema ist selbstverständlich ein guter Mensch und Gott sein Vater. Aber er neigt dazu, seine guten Manieren zu vergessen, wenn er draußen auf einem Spaziergang ist. Er ist bekannt dafür, die Leute, Männer wie Frauen, aus der Fassung zu bringen, indem er gewisse Anträge macht. Die Beanstandungen sind nie ernst, aber... Ich bin Boris Belema. Ja, bei Belema hat er alles angefangen. Mit Ketchup und Karate, diesen beiden Konstabeln aus Jürians Revier, denen die Bedeutung des Wortes Verhältnismäßigkeit verschlossen geblieben war und die Fritz Fortüne in die Gracht werfen mussten, um die Ordnung wiederherzustellen. Wir wollten das schnell erledigen. Der arme Fritz. Seine Frau war spurlos verschwunden. Rea, die blöde Zicke. Dabei war die ganze Haushaltseinrichtung ausgeräumt worden. Aber damit hattest du noch immer keinen Fall. Ein ungewöhnlicher Verlauf von Ereignissen hat mir schon oft einen Fall verschafft. Dieser Fritz Fortüne könnte ein netter Kerl sein, aber ich habe ihn für einen Mörder gehalten. Ihm gehört das Lagerhaus, weiter unten in der Gracht, wo er sein Geschäft hat. Er verlegt Bücher, wie wir hörten. Richtig. Aber ich weiß nicht viel über die Qualität von dem, was ich verlege. Ich habe mir meine Erzeugnisse noch einmal angesehen. Socken aus Ziegenwolle, Pilze, die Halluzinationen hervorrufen, UFO-Weisheiten. Mina Hime kann alles haben. Mein Herr Hime ist kein zuverlässiger Mann. Aber nein, er ist ein Gentleman. Direktor des bekanntesten Verlagshauses in diesem Land. Eine kühle Million habe ich Fritz Fortüne für seinen zusammengetragenen Schund angeboten. Gegen meine persönliche Neigung. Obwohl die Dringlichkeit des Wunsches meiner Geschäftspartner, die Firma zu übernehmen, einen solchen Preis gerechtfertigt haben könnte. Rea machte mir klar, dass das andere Unternehmen meinen Schund besser publizieren könne als ich. Ich werde verkaufen. Und zwischen all diesen Figuren tauchte immer wieder dieses junge Mädchen auf. Ich heiße Asta. Konstablin Jürians Revier. Asta. Sie verwirrt ältere Männer. 40-Jährige und ältere. Brigadier Jürians hat mir von ihr erzählt. Asta. Da erlöste sie das Telefon aus ihren Träumereien. Jürian? Guten Morgen, mein Herr. Ja? Ja, mein Herr. Komm, wir sollen dem Kommissaris Bericht erstatten. Sie gingen hinüber ins Büro des Kommissaris und berichteten, was sie am Wochenende getan hatten. Tja, ich werde wohl nie verstehen, was zur Tätigkeit motiviert. Ich hatte ernste Verdachtsgründe, mein Herr. Der Kommissaris rieb sich die Beine, sein Rheuma machte ihm wieder zu schaffen. Das Wetter ändert sich, meine Herren. Vielleicht sollten wir zur Abwechslung mal richtige Arbeit verrichten. Eine gut gekleidete männliche Leiche wurde im Kofferraum eines gestohlenen Mercedes gefunden. Er riss ein Blatt aus seinem Notizbuch und gab es Krebsdram. Eine Leiche. Eine richtige Leiche. Sie nahmen den Wagen und fuhren in Richtung Innenstadt. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, an der Brauerskracht. Und nichts in Händen. Wir haben alles Mögliche. Ehrenmarkt, silberner Mercedes mit deutscher Zulassung, Leiche eines 45 Jahre alten Mannes. Eine Leiche, da hast du recht. Aber der Mann ist nicht ermordet worden. Den Notizen des Kommissars zufolge gibt es keine Wunden. Sehr wahrscheinlich ist unser Mann eines natürlichen Todes gestorben. Sie parkten den Wagen und gingen über die nächste Brücke zum Heerenmarkt. Die Leiche wurde im Kofferraum gefunden. Wie kam sie da hinein? Ich werde dir sagen, wie sie da reingekommen ist. Sie ist hineingefallen. Da lebte der Mann noch. Ihm wurde übel, der Kofferraum war offen, er wurde ohnmächtig, taumelte indigen in der Öffnung. Und jemand machte den Deckel zu? Ich sage dir, es war Mord. Wir arbeiten im Morddezernat. Dies ist unsere Sache. Hallo Asta, hallo Karate. Wo ist Ketchup? Sie kennen meinen Namen? Ketchup hat Urlaub. Das Wochenende war zu viel für ihn. Asta, da war sie wieder. Eine junge Frau in tadelloser Uniform, den größten Teil ihres langen blonden Haares unter einer kleinen runden Mütze versteckt. Wo ist der tote Konstabel? Asta hörte auf, Tichir anzulächeln. Weggebracht, Adjutant. Es waren zu viele Leute da. Er stellte eine Behinderung dar. Die Ambulanz hat ihn ins Leichenschauhaus gebracht. Der Arzt meinte, ein aufgebrochenes Magengeschwür könnte die Blutung verursacht haben. Verstehst du, Brigadier? Habe ich das nicht gesagt? Schauen wir uns den Wagen an. Der Kofferraumdeckel war zu, aber nicht ganz. Das Schloss ist aufgebrochen worden, wissen Sie? Wir haben den Wagen auf der Liste der gestohlenen Fahrzeuge. Er hatte vor dem Hotel Oberon gestanden. Der Besitzer des Wagens ist dort abgestiegen. Ein fetter Deutscher. Irgendeine Person, die vorbeikam und der offene Kofferraum nicht gefiel, brachte die Sache in Ordnung. Ich bin auch so. Hat das Schloss funktioniert, als der Deckel zu war? Es hielt, aber es war daran herumgefuscht worden. Wie kam der Wagen hierher? Sie haben die Zündung kurz geschlossen. Wie hast du die Leiche gefunden? Eine Frau mit einem kleinen Hund. Sie hat in den Kofferraum geguckt. Weiter? Wir fanden den Toten auch. Er sah friedlich aus, war zusammengeklappt, aber mit Blut bedeckt. Konntest du seine Identität feststellen? Ja, der Mann heißt Jim Boronski, war Niederländer, geboren in Rotterdam, jetzt wohnhaft in Kolumbien, Südamerika. Ein Geschäftsmann. Hat auch einen Hotelschlüssel vom Oberon. Unser Mann fällt also tot in den Wagen eines anderen Hotelgastes. Karate spreizte die kleinen Hände. Das wäre so ziemlich alles. Was werden Sie jetzt tun, Brigadier? Ist dies ein Mord? Läuft ein Mörder herum? Werden Sie ihn finden? Vielleicht. Sie werden, nicht wahr? Wie ich höre, finden Sie die Mörder immer. Ich wollte, ich wäre bei der Kripo. Dechir erwiderte ihr Lächeln. Dann fuhr sie mit Karate zum Revier zurück. Also gut. Fahren wir zur Leichenhalle und machen dann Cardoso Beine. Wenn es Arbeit gibt, kann er sie erledigen. Cardoso ist krank. Wie krank? Grippe. Es kann einige Tage dauern. Und es gibt keine Hoffnung auf Hilfe im Dezernat. Wir haben Urlaubszeit und sind personell unterbesetzt. Na, besorge jemand. Ist es dir egal, woher ich jemand kriege? Ja. Warte im Wagen auf mich. Es dauerte eine Weile, ehe der Brigadier zurückkam. Ich habe mit Brigadier Jürians gesprochen. Er leiht uns Asta. Sie wird nach Hause gehen und zivil anziehen. Wir sollen sie abholen. Die Adresse habe ich. Du holst sie ab. Ich habe dich gewarnt. Das Mädchen kann nicht älter als 25 sein. Sie ist nicht richtig im Kopf. Ich gebe sie ihm. Geben ist seliger denn nehmen. Außerdem will ich mich nicht von Weibern belästigen lassen, ganz gleich wie hochklassig sie sein mögen. Doch hier gefällt sowas noch. Die städtische Leichenhalle war ein niedriges Gebäude aus leuchtend roten Ziegeln, welche die kalte Endgültigkeit ihres Inhalts Lügen straften. Meine Herren, Ihr Kunde erwartet Sie. Er ist erst seit 5 Minuten gelagert. Der Arzt ist fertig und wäscht sich die Hände. Er führte sie in die Kühlanlage mit den ordentlich etikettierten Schubladen und zog eine heraus. Boronski, hier haben wir ihn. Das Gesicht der Leiche war etwas zur Seite gedreht und schaute mit einem Ausdruck wütender Kapitulation zu ihnen auf. Gestern lebendig, heute tot. Das muss ein ziemlicher Schock sein. Einige möchten ein Weilchen bleiben, das spüre ich. Aber ich spreche sie an, irgendwie höflich, und dann verschwinden sie. Hier ist es nichts für sie. Und die meisten sollten einen besseren Ort haben, wohin sie gehen können. Ich erzähle ihnen, dass ich nur ein verrückter Kerl bin und hier arbeite und ihnen nichts Böses antun will. Die sind ängstlich, wissen Sie. Alles bisher Gewohnte ist nicht mehr da. Die kleinen Augen des Mannes hinter den runden kleinen Brillengläsern schienen ohne Fokus zu sein. Jakobs heiße ich. Sie werden sich nicht an mich erinnern, Brigadier, aber ich habe Sie hier schon mal gesehen. Wenn Sie wissen möchten, woran der Mann gestorben ist, dann sprechen Sie besser mit dem Arzt, bevor er geht. Sie wurden in einen anderen Raum geführt, wo der Arzt etwas in sein Notizbuch kritzelte. Sie sind wegen Boronski hier? Irgendwie ein interessanter Fall. Der Mann litt an einem duodenalen Ulkus, wirklich enorm. Muss sich Schnee gebildet haben, begann zu eitern, perforierte den Magen. Der Fluss von Blut und Eiter brachte sein Inneres durcheinander. Er ist irgendwie innerlich erstickt. Schwere Krämpfe. Muss buchstäblich die Eingeweide ausgebrochen haben und kollabiert sein, stelle ich mir vor. In der Tat ein extremer Fall. Irgendwelche Verletzungen am Körper? Die Hände sind zerkratzt. Er muss umgefallen sein und sich an den Pflastersteinen verletzt haben. Ich fand Spuren von Straßenschmutz. Aber er wurde nicht auf der Straße gefunden, sondern im Kofferraum eines Wagens. Tja, wie er da wo hineingekommen ist. Viel Glück. Der Arzt ging und der Wärter kam herein. Das hier haben wir bei ihm gefunden. Brieftasche, Taschenmesser, sauberes Taschentuch und so weiter. War Geld in der Brieftasche? Ja, viel sogar. Scheine, Münzen, Kreditkarten, Scheckbuch. Ein ausländisches Scheckbuch, glaube ich. Hörst du, Brigadier? Er wurde nicht mal ausgeraubt. Ich sag dir, er fiel in den Wagen. Niemand hat sich an ihm vergriffen. Ja, ja. Du bist nicht der Meinung? Nein. Schau dir die Leiche noch mal an, aus der Nähe. Sie gingen zurück in den Kühlraum. Hrebstra schauderte es. Erkennst du ihn? Ja, jetzt ja. Das ist der Mann, der am Samstag ins Café Bellema kam. Wir hielten ihn für betrunken. Ich sah, wie er ins Hotel Oberon ging, nachdem er aus dem Café gewankt war. Ich verstehe. Der fette Deutsche, dem der Mercedes gehört, der wohnt im Oberon. Boronski ebenfalls. Boronski liegt tot im Wagen des fetten Deutschen. Es ist wohl besser, wir unternehmen was. Dechir nahm den Wagen, um Asta abzuholen. Ihre Adresse erwies sich als Pension. Die Wirtin schickte Dechir in die oberste Etage. Aber als er dort war, hatte er vergessen, an welche Tür er klopfen sollte. Die zweite, glaube ich. Als niemand antwortete, öffnete er die Tür. Er stand in einem großen Bad und Asta war auf den Knien in der Wanne, den kleinen runden Hintern ihm zugekehrt. Sie schaute über die Schulter. Entschuldigung. Er ging wieder hinunter und wartete eine Weile. Warum sollte der fette Deutsche den Auswanderer Boronski umbringen, der sich vorübergehend in der alten Heimat aufhielt? Warum sollte er die Leiche in seinen eigenen Mercedes stecken und den Wagen dann als gestohlen melden? Er verließ das Haus, ging ein wenig spazieren und klingelte dann noch einmal. Dritte Tür links, mein Herr. Aber Herrenbesuch ist in diesem Haus nicht erlaubt. Ja, ja. Er lief die Treppe hinauf und vergaß das Anklopfen. Asta war mitten im Zimmer. Sie hatte wieder nichts an, war wieder auf den Knien und schaute über die Schulter hinweg in einen Spiegel. Entschuldigung. Das Mädchen schnappte sich ein Badetuch und bedeckte sich. Klopfen Sie nie an? Das erste Mal habe ich. Wundern Sie sich? Ja. Ich wollte wissen, wie ich aussehe, wenn jemand mich so sieht. Appetitlich, unwiderstehlich. Ziehen Sie sich bitte an. Der Adjutant wartet auf seine neue Kriminalbeamtin. Und wir müssen den Deutschen aufsuchen. Als sie ankamen, schob der Deutsche gerade seine Körpermassen durch die gläserne Drehtür. Polizei? Ich will nicht mit der Polizei sprechen. Haben Sie mal einen Wagen gefunden? Wir haben den Wagen gefunden, aber wir müssen mit Ihnen reden. Führen Sie uns bitte in Ihr Zimmer. Das Zimmer war geräumig und gut eingerichtet. Der Deutsche setzte sich, aber bot Ihnen keinen Stuhl an. Sie haben einen Wagen gefunden? Wo ist er? Kennen Sie meinen Herr Boronski? Jim Boronski? Ja, nein. Was geht Sie das an? Wie ist Ihr Name? Zeigen Sie uns bitte Ihren Pass. Doch hier fing den Pass auf, den der Deutsche ihm zuwarf. Karl Müller. Was machen Sie beruflich? Meine Firma importiert Holz. Ich kaufe es von Herrn Boronski. Er verschifft Holz aus Kolumbien und Peru. Wir machen Geschäfte miteinander. Mein Herr Boronski wurde heute Morgen tot in Ihrem Wagen gefunden. Was? Tot. In Ihrem Wagen. Müllers dicke rote Hände zitterten. Tot? Herr Boronski ist tot? Mausetot. Wie ist er gestorben? Ist er ermordet worden? Wir sind gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie etwas wissen. Müller lief der Schweiß übers Gesicht. Wo waren Sie in der vergangenen Nacht? Ich war aus. In einer Bar und in einem Club. Ich kam spät zurück. Wie spät? Vielleicht um 2 oder etwas später. Erinnern Sie sich, wo Sie gewesen sind? Ja. Schreiben Sie bitte die Namen der Etablissements auf und die Uhrzeiten, an denen Sie dort waren. Während Müller schrieb, überlegte der Chir den nächsten Schritt. Es gibt keine Beschuldigung. Denn wenn der Arzt recht hat, wurde Boronski nicht ermordet. Müllers Pass schien in Ordnung zu sein. Der Versuch, den Mann festzunehmen, könnte alle möglichen Unannehmlichkeiten nach sich ziehen. Er schaute noch einmal in den Pass. Der Mann kam aus Hamburg. Man könnte sich bei der Hamburger Polizei erkundigen. Ich muss den Pass einbehalten. Wo ist mein Wagen? Doch hier sagte, wo der Wagen stand. In Amsterdam stehlen sie alles. Es ist eine schlimme Stadt. Schlechtes Essen. Zu teuer. Sie hätten zu Hause bleiben sollen. Kann ich gehen und meinen Wagen holen? Ja. Sie können sich in der Stadt frei bewegen, solange Sie beim Hotelempfang eine Nachricht hinterlassen. Und wann bekomme ich meinen Pass zurück? Bald. Sie gingen, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Ein Schwein. Sollen wir uns am Empfangstisch nach Boronski erkundigen? Der Hotelmanager war sowohl höflich als auch präzise. Mein Herr Boronski? Tot? Wie bedauerlich. Hat er irgendetwas gemacht, das besondere Aufmerksamkeit erregte? Ja, er hat uns bei mehreren Gelegenheiten Scherereien gemacht. Da war die Sache mit dem Mädchen und der Ärger mit seinem Wagen. Er war anscheinend sehr verstört und hatte außerdem Schmerzen. Mit seinem Magen war etwas nicht in Ordnung. Mit einer Dame? Würden Sie das bitte erläutern? Wann war das? Am vergangenen Donnerstag, glaube ich. Es wird im Anmeldebuch stehen. Eine Dame trug sich ein. Eine ziemlich attraktive Frau. Wollte nur eine Nacht bleiben. Koffer von guter Qualität, sagte nicht viel, hatte keine Kreditkarte, zahlte also bar im Voraus. Das Nachtpersonal berichtete morgens, es habe Ärger mit Herrn Boronski gegeben. Seltsame Geschichte. Anscheinend hat er versucht, in ihr Zimmer zu gelangen und hat sie belästigt. Er behauptete, sie sei in seinem Zimmer. Er kenne sie. Er habe mit ihr verabredet, dass sie die Nacht bei ihm verbringen werde. Und die Dame behauptete, sie habe den Mann noch nie gesehen. Eine ganz schöne Aufregung. Die Dame packte den Koffer und ging. Hat sie ihr Geld zurückgehalten? Oh ja. Und Boronski? Er suchte mich am nächsten Morgen auf und sagte, sein Zimmer sei auf teuflische Weise vertauscht worden. Denn seine Sachen seien alle genauso arrangiert gewesen, wie er sie verlassen habe, aber im anderen Zimmer. Ich glaubte ihm selbstverständlich nicht. Ich zeigte ihm das Anmeldebuch. Er hatte Zimmer 14, nicht 12. Boronski sagte mir auch, die Frau sei nachmittags in seinem Zimmer gewesen. Er habe sie irgendwo auf der Straße getroffen. Die Begegnung sei höchst zufriedenstellend gewesen und sie habe versprochen, abends um 10 wiederzukommen. Würde es nicht jemand hier beobachtet haben, wenn sie in Begleitung von Herrn Boronski gewesen wäre? Der Manager verbarg ein Gähnen hinter einer zierlichen Hand. Er hat polierte Fingernägel. Wir haben hier 64 Zimmer. Da herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Sie erwähnten noch anderen Ärger mit einem Wagen. Ja, noch so eine unglaubliche Geschichte. Er kam zu mir und sagte, sein Wagen, ein nagelneuer Porsche, gerade erst gekauft, steuerfrei, um ihn mit nach Südamerika zu nehmen, habe plötzlich das Lenkrad auf der falschen Seite. Ich bitte Sie. Glücklicherweise wusste ich da schon, dass der Mann nicht richtig im Kopf ist. Das war nach der Sache mit der Dame, wissen Sie. Er zog mich praktisch auf die Straße. Das Lenkrad war auf der rechten Seite. Und er behauptete, es sei auf der linken gewesen, als er den Wagen am Vortag gekauft habe. Ganz unmöglich. Naja, es war sein Wagen und sein Verstand. Wir stellen nur Zimmer und Essen zur Verfügung. Jedenfalls war das Lenkrad am nächsten Tag wieder am richtigen Platz. Also hatte man den Schaden beseitigt. Doch hier glotzte. Haben Sie den Wagen noch einmal gesehen? Nein, er wollte, aber ich weigerte mich. Ich bin Hotelmanager. Verdammt nochmal. Seine Uhr verschwand aus dem Badezimmer und tauchte eine Stunde später an der Stelle wieder auf, an der sie die ganze Zeit hätte sein sollen. Er schickte seine Kleidung in die Reinigung und zurück kamen die falschen Sachen. Eins der Mädchen prüfte das nach, aber da hatte sich die Kleidung schon wieder in die richtige verwandelt. Mein Herr Boronski litt an irgendeiner Form von Paranoia. Außerdem klagte er über Magenkrämpfe. Wir mussten ihm zum Abendessen Haferbrei servieren. Ich bin froh, dass er uns verlassen hat. Herr. Tja, wenn es noch etwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann. Doch hier stand auf. Ich danke Ihnen. Er setzte sich mit Asta für eine Weile ins Café des Hotels. Asta bediente den Brigadier. Sie rührte sogar den Kaffee für ihn um. Ich dachte, junge Frauen sind so etwas nicht mehr. Was nicht? Unterwürfig. Ich bin gern unterwürfig. Es gefällt mir, wenn ich auf dem Rücken liege. Ich bin auch gern gefällig. Schade, dass du nichts zu tragen hast. Ich würde es für dich tragen. Sie blies eine Locke an, die ihr in die Augen hing. Wem hast du geglaubt? Dem Manager oder Boronski? Boronski. Warum? Erinner dich, dass ich seine Leiche gesehen habe. Boronski hat etwas Widerliches an sich, aber er würde nie so lügen. Wie stellen wir fest, wer uns die Wahrheit gesagt hat? Asta kicherte. Boronski muss einen Porsche in der Nähe des Hotels geparkt haben. Wir werden sehen, auf welcher Seite das Lenkrad ist. Es war auf der rechten Seite, als der Manager den Wagen sah. Falls es jetzt auf der anderen Seite ist, hat Boronski die Wahrheit gesagt. Stimmt. Suchen wir den Wagen. Sie fanden den Wagen ein paar Häuserblocks weiter. Unter dem Scheibenwischer steckten zwei Bußgeldzettel. Das Lenkrad befand sich auf der linken Seite. Sie saßen in dem sonnenhellen antiken Zimmer, das der Kommissaris als Büro benutzte, und erörterten den Fall. Wir haben also einen Hinweis. Wir können es eine konkrete Tatsache nennen. Obwohl ich glaube, dass der Wert von Boronskis anderen Beschuldigungen ebenfalls ermittelt werden sollte. Krebstra sah immer wieder den Kommissaris und Asta an. Sie haben dieselbe Augenfarbe. Glaubwürdigkeit. Krebstra, du hattest einen guten Ausdruck für Glaubwürdigkeit. Ein Furz in einer braunen Papiertüte, mein Herr. Wir haben jedoch den Porsche und die Aussage des Hotelmanagers. Wir haben auch eine Leiche. Was noch? Einen widerwärtigen Deutschen. Ach ja. Aber wir haben den Mann nicht. Der Kommissaris öffnete eine Schublade seines Schreibtischs und hielt eine Brieftasche hoch. Ich habe mir den Inhalt von Boronskis Brieftasche angeschaut. Ein Foto ist dabei. Es ist schwarz-weiß und ziemlich klein. Aber ich möchte, dass ihr es euch genau anschaut. Ich habe ein Dia davon machen lassen. Das Dia wurde auf eine Leinwand projiziert und das Bild erschien in Lebensgröße. Es zeigte eine baumlose, verkehrsreiche Straße mit breiten Bürgersteigen. Boronski ging mit einer Begleiterin Arm in Arm auf die Kamera zu. Von einem Straßenfotografen aufgenommen. Schmutzige Kinder liefen vor dem Paar her. Straßenhändler verkauften ihren Kram aus schäbigen Koffern. Es muss in Südamerika sein, wahrscheinlich Kolumbien. Die Frau ist Niederländerin, mein Herr. Ich bin mir da ganz sicher. Der Rock, den sie trägt, wurde vor 2 Monaten in Amsterdam angeboten. Ich würde auch sagen, dass die Frau Niederländerin ist. Sie ist etwa 30 Jahre alt und hat ein Gesicht, das von hier stammt. Sie ist verheiratet. Ich sehe den Ehering. Ein altmodischer Ring an der linken Hand. Wir wissen, dass Boronski nicht verheiratet ist. Herr Müller hat es uns gesagt. Das wäre also ein Verhältnis. Ja, die Frau ist verliebt. Der Mann nicht. Er gibt mit ihr an. Aber er will sie nur ins Bett ziehen und dann wieder loswerden. Verhältnisse sind durchaus alltäglich. Aber wir könnten versuchen festzustellen, wer die Frau ist. Ich werde es bei unserer Botschaft in Bogotá versuchen. Boronski kommt aus Kolumbien. Ich werde sehen, ob ich mit jemandem Verbindung aufnehmen kann. Dechir und Asta gingen. Krebstra und der Kommissaris saßen sich eine Weile schweigend gegenüber. Krebstra ging schwerfällig zur Tür und drehte sich um, bevor er hinausging. Wir sind wieder einmal auf der Jagd nach Phantomen. Aber diesmal ist es Dechir. Es war schon später Nachmittag, als Krebstra, Dechir und Asta sich wieder in dem Büro in der Manikstraat trafen. Asta hatte in dem Sexclub festgestellt, dass Müller schon um Mitternacht gegangen war. 2 Stunden früher, als er angegeben hatte. Das allein ist kein Verbrechen. Wir können den Mistkerl deshalb nicht festnehmen. Krebstra war noch einmal im Hotel Oberon gewesen. Die Dame, die wir im Zusammenhang mit Boronski suchen, hat einen falschen Namen angegeben. Sie trug eine Adresse in Rotterdam ein. Die Straße gibt es, aber die Hausnummer nicht. Sie muss Hilfe im Hotel gehabt haben. Boronski muss tatsächlich im Zimmer 12 abgestiegen sein. Ja, die Eintragungen sind mit Bleistift vorgenommen worden. Es ist leicht, eine 4 aus einer 2 zu machen. Im Labor sagen sie, die 2 der 12 könnte ausradiert und durch eine 4 ersetzt worden sein. Hilfe von drinnen. Vermutlich dieselbe Person, die Boronskis gereinigte Kleidung vertauscht und dann wieder ausgetauscht hat und so weiter. Ein Fernschreiben aus Hamburg wurde Ihnen gebracht. Hört euch das an. Karl Müller, Kaufmann, Holzimport und Export. Neben legitimen Geschäften vermutlich in unbewiesenem Rauschgifthandel in großem Ausmaß tätig. Lassen Sie uns bitte umgehend wissen, ob Sie eine Beschuldigung vorbringen können. Polizeipräsidium Hamburg, Kriminalpolizei, Rauschgiftdezernat. Unterzeichnet Hauptkommissar Hans Wingel. Seit ich hörte, dass Jim Boronski in Kolumbien lebte, vermutete ich Drogen. Kokain. Ein gerissener Mann wie Boronski und ein gerissener Mann wie Müller würden lieber mit Kokain handeln als mit Holz. Schon ein paar Pfund ergeben ein goldenes Geschäft. Nehmen wir mal an, dass Boronski ein falsches Spiel trieb und Müller ärgerlich wurde. Er peinigt Boronski, bis er tot umfällt. In Müllers eigenem Wagen. Ja, stimmt. Wir sollten den Fall einstellen und nach Hause gehen. Er zog seine Jacke an und stampfte hinaus. Auch Asta und Dechir hatten es plötzlich sehr eilig, nach Hause zu gehen. Ich bin verliebt. Das ist absurd. Ich will jetzt nicht verliebt sein. Ich sehe dich morgen. Zu Hause duschte Dechir schnell, zog sich um und fuhr mit dem Fahrrad zur Brauersgracht bei der Brücke über die Kaisersgracht, wo alles angefangen hatte. Der Hering stand gegenüber vom Hotel Oberon und machte lebhafte Geschäfte. Er kaufte sich einen Hering, freigebig mit Zwiebeln bestreut, und zog sich unter die Markise an der Seite zurück, um in Ruhe zu essen. Abend. Neben ihm stand ein wohlbeleibter Herr. Ich dachte, du seist nach Hause gegangen. Bin seit anderthalb Stunden hier. Hab 6 Heringe gegessen. Müller hat das Hotel noch nicht verlassen. Bleib hier, ich trinke nur noch schnell ein Bier bei Bellema. Ihre Geduld wurde noch eine ganze Weile auf die Probe gestellt. Da! Jeder übernahm eine Seite des Mannes, aber sie hielten sich in einiger Entfernung. Müller watschelte voran, eine flache Tasche in der Hand. Es war dunkel geworden und das Licht der Straßenlaternen spielte mit dem Schatten des fetten Mannes. Das Licht spielte noch mit einem anderen Schatten, der zu einem Mädchen gehörte, gekleidet in verblichene Jeans und ein kurzes Jäckchen. Müller schaute sich plötzlich um und Asta blieb stehen. Sie? Das Mädchen zog eine Waffe und das Klicken ließ Müller erstarren. Sie sind festgenommen. Tasche fallen lassen, umdrehen und Arm auf den Rücken. Da hatten Krebstra und Dechir die beiden erreicht. Ihr? Krebstra legte Müller die Handschellen an, während Dechir und Asta die Tasche öffneten. Sie enthielt 16 kleine Plastikbeutel. Vermutlich Kokain. Das Labor wird es feststellen. Krebstra bestellte telefonisch einen Wagen zum Café Belema. Und innerhalb weniger Minuten traf ein Kleinbus, gefahren von Karate, ein. Wohin, Adjutant? Zum Präsidium. Wir werden ihn später vernehmen. Gut. Und wenn Sie eine Minute Zeit hätten, Brigadier Jürians möchte Sie sprechen. Ich und der Chef haben heute Abend ein bisschen für Sie gearbeitet. Erzähl mal, was er gemacht hat. Der Chef will es euch selbst erzählen. Sie gingen langsam zum Revier, Asta in der Mitte. Seht mal da. Da schmeißt der Chinese immer seine Abfälle. Und wir können nichts dagegen machen. Ein Haufen Federn, Blut und Fleisch. Gut für die Ratten. Erst hatten wir einen Mord und keine Leiche. Jetzt haben wir eine Leiche und keinen Mord. 0:0. Auf dem Revier begrüßte Jürians seine Gäste mit ausgestreckten Armen. Weshalb sind wir hier? Ihr seid hier, weil euer Fall zu Ende ist. Ich habe euch davon befreit. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch alles. Jürians räusperte sich. Mit dem Anfang kann ich nicht beginnen, weil ich nicht weiß, wo er ist. Karate war's. Er sah den Oberstrolch und wir nahmen ihn daraufhin fest. Er ist Straßenräuber und knackt Wagen. Er ist schnell und schlau, aber Karate war schneller. Er erwischte ihn auf frischer Tat. Ich verhörte den Oberstrolch eine Stunde lang. Er war noch nie festgenommen worden und wir haben seine Fingerabdrücke nicht. Da ich wusste, dass er ohne Handschuhe arbeitet, sagte ich, dass wir gestern an einem silberfarbenen Mercedes mit Hamburger Kennzeichen Fingerabdrücke gefunden hätten. Ich sagte, falls es seine wären, werde er größere Schwierigkeiten als jetzt haben, aber er könne seine Lage durch ein Geständnis auf der Stelle verbessern. Tja, meine Freunde, er war's. Er und ein nicht identifizierter Helfer. Aber er hat Boronski nicht umgebracht. Unser Mann ist eines natürlichen Todes gestorben. Er sagte, sie hätten die Zündung des Mercedes vor dem Oberon kurz geschlossen und seien dann zum Herrenmarkt gefahren. Dort hätten sie den Kofferraum aufgebrochen. Sei nichts drin gewesen. Sie hätten den Kofferraum geschlossen und seien wieder in den Wagen gestiegen, als der Deckel aufgesprungen sei. Sie seien ausgestiegen, um wieder zuzumachen, als ein Mann herangetaumelt sei. Es sei etwa Mitternacht und niemand sonst dort gewesen. Aber Sie haben Boronski gar nicht ausgeraubt. Nein, Boronski klappte zusammen und spuckte Blut. Er machte noch ein paar Schritte und hielt sich am Kofferraumdeckel fest. Er fiel in den Kofferraum. Wie ich es mir die ganze Zeit dachte. Ist er ganz hineingefallen? Nein. Auf der anderen Seite der Gracht kam ein Streifenwagen vorbei. Der Oberstrolch hatte keine Lust, mit einem blutenden Betrunkenen gesehen zu werden. Sie schoben Boronski in den Kofferraum, knallten den Deckel zu und gingen. Sie dachten, der Mann werde schon genug Luft haben, weil der Deckel ja nicht richtig schloss. Tod durch schuldhaftes Versagen. Das Ende des Falles. Er schaute auf seine Uhr. Habt ihr jetzt Feierabend? Wir könnten bei Belema zusammen einen trinken. Nein. Ich versuche, dieses Lokal zu meiden. Außerdem habe ich noch Arbeit vor mir. Ja. Wir werden ganz von vorn anfangen müssen. Und auf andere Art und Weise. De Gier und Asta gingen zusammen nach Hause. Krebstra nahm sich im Präsidium Müller vor. Aber schauen Sie mal. Ihre Tasche enthielt Plastikbeutel. Und in jedem war laut Bericht unseres Labors ein Viertelpfund erstklassiges Kokain. Insgesamt hatten Sie 4 Pfund bei sich. Müllers Doppelkinn verzog sich krampfartig nach oben, bis seine Lippen leicht zitterten. Lächeln Sie, Herr Müller? Ja. Warum? Weil Sie Unrecht haben. Sie wollten doch das Kokain offenbar in die Gracht werfen, oder nicht? Ihre Tatsachen sind korrekt, aber Ihre Erklärung nicht. Die Tasche gehörte Boronski. Er ließ sie in meinem Zimmer zurück. Boronski war ein kranker Mann. Vielleicht wollte er mir die Tasche unterschieben. Er suchte sich meinen Wagen zum Sterben aus. Was weiß ich. Wir kamen nicht gut miteinander aus. Ich war unzufrieden mit der Qualität seiner Lieferungen. Ich habe es ihm auch gesagt. Er war nicht richtig beim Verstand. Er machte Ärger im Hotel. Wenn Sie wirklich das Kokain vernichten wollten, warum haben Sie es dann nicht zu uns gebracht? In Müllers vorstehenden Augen flackerte ein listiges Licht. Weil Sie Polizist sind. Die Polizei hier ist nicht gut. Das Essen ist auch nicht gut. Nichts ist hier gut. Auf Krebstras Schreibtisch lag eine Zeitung. Die Schlagzeilen verkündeten weitere Schritte im Rauschgiftskandal. Das Blatt behauptete, gegen mehrere hochrangige Polizeibeamte werde Anklage erhoben. Ja, ich kann Ihre Zeitung lesen. Was würde geschehen, wenn ich Ihnen 4 Pfund Kokain übergebe? Es würde beschlagnahmt und zu gegebener Zeit vernichtet werden. Nein. Nein? Nein. Es würde verschwinden. Es würde Sie reich machen. Ich möchte Sie nicht reich machen. Kokain ist schlecht. Ich entschloss mich, ein gutes Werk zu tun. Ich bin ein ehrlicher Kaufmann und handle mit Holz. Ich übernahm das Risiko, das Gift selbst wegzuschaffen, aber Sie verhinderten es. Müller wurde wieder in seine Zelle zurückgebracht. Krebstra nahm das Telefon. Verbinde mich mit dem Hamburger Polizeipräsidium. Hauptkommissar Wingel, Rauschgiftdezernat. Naja, die werden auf jeden Fall wissen, wo er zu finden ist. Ich warte hier auf seinen Anruf. Es dauerte 20 Minuten, bis Wingel anrief. Seine Stimme klang verschlafen, wurde aber sofort schneidig, als er verstand, was ihm gesagt wurde. Ja, ja. Ich dachte, es könnte Sie interessieren. Ja, ich komme gleich rüber, ja. Hierher? Ja, ich werde gleich abfahren und einen Kollegen mitbringen. In 3 Stunden werden wir beiden sein. Gut, ich warte auf Sie. Er ließ den Hörer auf die Gabel fallen und musste wieder gähnen. 5 Minuten später schlief der Adjutant, den Kopf an der Wand, die Füße auf dem Schreibtisch. Asta und de Gier schliefen ebenfalls. Nur der Kommissaris war noch wach. Er hatte sich in seinem Büro eingeschlossen und wartete auf die Verbindung zur niederländischen Botschaft in Bogotá, Kolumbien. Endlich klingelte das Telefon. Hier ist der Botschafter. Der Kommissaris nannte Namen und Dienstgrad. Kennen Sie einen Mann namens Jim Boronski? Ja, ziemlich gut. Er starb gestern hier in Amsterdam. Es gibt da einige Komplikationen. Sagen Sie mir bitte alles, was Sie über den Mann wissen. Amoralischer, unbedeutender Unternehmer. Handelt mit Holz und allem, was Gewinn abwirft. Schmuggelt Whisky ins Land, exportiert vermutlich Kokain. War ursprünglich Schiffssteward, arbeitete sich schnell nach oben. Treibt sich auf den meisten Partys der ausländischen Kolonien herum. Ledig, aber attraktiv für Frauen. Es gab unangenehme Liebesverhältnisse. Wie unangenehm? Er benutzt Frauen und lässt sie dann fallen. Es gab Scheidungen. Mindestens einen Selbstmord. Der Kommissaris konzentrierte sich und gab so präzise wie möglich eine Beschreibung der Frau auf dem Foto. Kennen Sie sie? Ja, sie kam mit ihrem Mann zu einem Urlaub nach Südamerika. Sie wollten von hier aus nach Rio, aber sie blieb wegen Boronski. Blieb sie lange? Nein, Boronski wurde ihrer überdrüssig. Sie hatte kein Geld und bat die Botschaft um Hilfe, vor etwa 2 Monaten. Sie fiel in ihrem Hotel die Treppe hinunter, verletzte sich das Rückgrat und reiste im Rollstuhl ab. Ihr Name? Marian Hime, glaube ich. Ja, Marian Hime. Ihr Mann arbeitet in einem Verlag in Amsterdam. Wurde Boronski ermordet? Ja. Wie? Er wurde zu Tode gepeinigt. Werden Sie das beweisen können? Nein. Wozu dann die Mühe? Der Kommissar, es gab keine Antwort. Ich verstehe. Leben Sie wohl. Es war still im Gebäude, als der Kommissar den Korridor hinunterging, um nach Hause zu fahren. Krebstra kam ihm mit zwei Männern in mittlerem Alter entgegen. Mein Herr, ich bin froh, Sie noch zu treffen. Das ist Hauptkommissar Wingel und Kriminalhauptmeister Reuder von der Hamburger Polizei. Ich habe den verdächtigen Müller verhört. Bis jetzt ohne Erfolg. Die Kollegen bitten nun um die Erlaubnis, ihn zu sprechen. Sie kennen ihn von früher und sind interessiert daran festzustellen, welche Verbindungen er in Deutschland haben könnte. Die beiden Männer verbeugten sich steif. Warum nicht? Wenn wir behilflich sein können. Krebstra lächelte entschuldigend. Sie möchten ihn aber sofort sprechen, mein Herr. Sie sagen, es sei besser, wenn der Verdächtige müde ist. Wir haben Müller heute Abend festgenommen, weil er 4 Pfund hochwertiges Kokain bei sich hatte. Der Kommissar schaute in die kalten Augen des deutschen Hauptkommissars. Sie können anfangen. Mein Adjutant wird für Sie ein geeignetes Büro finden. Die beiden Herren verbeugten sich wieder steif. Der Kommissar sah ihnen nach, wie sie den Korridor hinuntergingen. Krebstra gemächlich voraus, die deutschen Polizisten langsam im Gleichschritt hinterher. Den Kommissar schauderte. Am nächsten Mittag lud der Kommissar seine beiden Mitarbeiter und Asta zum Essen in ein hübsches kleines Restaurant ein. Ich muss euch 3 zur Festnahme von Müller beglückwünschen. Das Essen war wirklich vorzüglich. Wir bekamen heute Morgen Müllers Aussage schriftlich. Er hat gestanden. Ich dachte, Müller sei nach der Festnahme nicht sehr zuvorkommend gewesen. War er auch nicht. Aber er wurde schwach, als der deutsche Hauptkommissar ihn heute Nacht etwas unsanft weckte. Und dann hatten sie ihn 2 Stunden lang. Warst du dabei? Nein. Ich habe in meinem Büro gewartet. Als ich ihn wieder sah, schien er etwas benommen zu sein. Aha. Die deutschen Kollegen waren erfreut, mein Herr. Müller hat ihnen einige Namen und Adressen in Hamburg und anderen Städten geliefert. Er selbst hat auch ein volles Geständnis abgelegt. Offenbar hat Boronski die erste Sendung Kokain herübergebracht, um die Verbindung einzubauen. Sind die Deutschen abgereist? Ja. Sie sagten, er habe Glück, dass er hier und nicht bei Ihnen geschnappt wurde. Hast du ihn nach Boronskis Tod gefragt? Er bestreitet fest, irgendetwas damit zu tun zu haben. Glaubst du ihm? Ja. Boronski starb an einem Magengeschwür, mein Herr. Sie bestellten sich ihren Nachtisch. Boronski wurde umgebracht. Er wurde bis zu dem Punkt getrieben, wo sich seine Furcht und Unsicherheit nach innen kehrten und seine Eingeweide zerfraßen. Erinnert euch an Mina Fortuna? Dieser Fall ist ähnlich. Fortuna strauchelte, wurde anfällig für Unfälle, geriet in Konflikt mit der Polizei und wurde in die Brauersgracht geworfen. Aber er hatte eine gewisse Einsicht und es gelang ihm, sich zu retten. Furcht stärkte Fortuna. Sie vernichtete Boronski. Boronski war nach dem, was wir über ihn wissen, ein ziemlicher Schweinehund. Und Fortuna scheint nach euren Berichten ein netter Kerl zu sein. Ist das Gute stärker als das Böse? Das ist ein heikles Thema, Brigadier. Das Gute ist nützlich, das Böse zerstört. Manchmal ist es gut zu zerstören und nützlich ist oft eine seichte Definition. Sie haben anscheinend Boronskis Tod näher untersucht, mein Herr. Ich habe mich gestern mit einem Bekannten des Toten unterhalten. Die Frau auf dem Foto, das ihr gesehen habt, ist eine Marian Hieme. Die Frau eines hiesigen Verlegers. Hieme? Kennst du den Namen? Wieder mal Belema, mein Herr. Das ist das letzte Lokal, in das ich gehen möchte. Gestern war ich 2-mal dort. Ich komme nicht davon los. Sie legten ihr Wissen zusammen und Hieme schien ihnen das letzte fehlende Element in einem sich abzeichnenden Muster. Sie ließen Hieme ins Büro des Kommissars bringen und fragten ihn, was er ihnen über Jim Boronski sagen könnte. Boronski, dieser Hund. Hieme war außer sich. Sein bleiches Gesicht umrahmte einen schlaffen und zuckenden Mund. Ließ Marian fallen wie ein Sack Kartoffeln. Zerstörte ihre Würde. Sie war eine schöne Frau. Intelligent und witzig. Sie sollten sie jetzt sehen. Es war die 2. Operation und die wissen trotzdem noch nicht, ob sie das Rückgrat richtig hinbekommen haben. Wenn ja, würde es noch ein halbes Jahr dauern, bis sie wieder gehen kann. Sie wussten also, dass Boronski in Amsterdam war? Marian erzählte mir von seinem Besuch. Sind Sie ihm begegnet? Kurz, an der Brauersgracht. Ich lief ihm über den Weg, er wohnte im Hotel Oberon. Als ich ihn traf, konnte ich nicht sprechen. Der Mann hat mein Leben ruiniert. Ich dachte, es sei ein kleiner Flirt, aber sie ging mit ihm nach Hause. Ich dachte, es wäre der endgültige Abschied. Aber sie kam zu mir zurück. Hime verbarg das Gesicht hinter den Händen. Haben Sie Boronski in seinem Hotel gesehen? Nein. Denn wenn, dann hätte ich ihn umgebracht. Ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber ich muss mich verändert haben. Ich denke andauernd daran. Aber was kann ich tun? Die Tage, da ein Mensch Rache nehmen konnte, sind vorüber. Ich bin sowieso nicht sehr mutig. Deshalb hat Marion sich dann bei mir gelangweilt. Reibstra murmelte etwas wie ja. Was haben Sie für einen Wagen, Minahime? Wie? Was für einen Wagen fahren Sie? Ein Porsche. Mit dem Lenkrad rechts. Woher wissen Sie das? Geraten. Im Raum war es still. Sollen wir ihm sagen, dass Boronski tot ist, mein Herr? Tot? Wie, wann? Gestern. Jim Boronski ist innerlich verblutet. Hat einem durchgebrochenen Magen geschwirrt. Mein Gott, aber war er noch ein junger Mann? Auch junge Männer sterben, Minahime. Ihr Feind stand unter schwerem Stress. Er litt, ging aber nicht zum Arzt. Seine Beschwerden wurden schlimmer. Die Umstände waren gegen ihn. Tot? Sie waren gestern Abend nicht im Café Belema. Nein. Und am Abend davor? Auch nicht. Am Samstag war ich dort und habe Ihre Assistenten getroffen. Haben Sie meinen Herr Fortuna kürzlich gesehen? Ja, gestern. Wir arrangierten die Übernahme seiner Firma. Hat Bori Belema diesen Boronski gekannt? Ja, ich habe ihn Belema gezeigt. Das Hotel Oberon liegt auf der anderen Straßenseite gegenüber von Belemas Kneipe. Wann war das? Irgendwann in der vergangenen Woche. Haben Sie Belema Ihren Ärger mit Boronski anvertraut? Ja. Belema ist ein Freund. Ich kenne ihn seit Jahren. Er ist mein bester Freund. Hime lächelte plötzlich. Er ist mehr als ein Freund. Ein leibhaftiger Engel. Viele Leute nennen ihn den anderen Sohn Gottes. Doch hier machte Anstalten, zu einer weiteren Frage anzusetzen. Das wäre alles, Minier. Wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind. Der andere Sohn Gottes. Der also war es, der hinter all diesen seltsamen Ereignissen gesteckt hatte. Fortuna gab er die eine Richtung, Boronski die andere. Der Kommissaris wollte das Café Belema nicht betreten, aber er wollte diesen Mann kennenlernen. Sie trafen sich auf der Brücke über die Kaisersgracht. Dies ist die schönste Tageszeit. Alle sind gerade nach Hause gekommen und warten auf das Abendessen. Die Stadt ist ruhig. Die Stadt ist so viel schöner. Er lehnte sich über das Geländer und beobachtete eine Ente. Es war nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, um mich zu besuchen. Sie sind nicht beruflich hier, wie ich annehme. Oh doch. Ich bin beruflich hier, aber nicht offiziell. Sie haben ein Verbrechen begangen, aber ich werde Sie nicht festnehmen. Meine Neugier hat mich hier getrieben. Ich möchte gern die Einzelheiten erfahren. Aber vielleicht können Sie mich dann festnehmen. Einige meiner Taten könnten bewiesen werden, nehme ich an. Sie könnten irgendeine Art von Fall zusammenbringen. Nein. Das Gesetz, das wir stützen, ist primitiv. Ich müsste die Mordabsicht beweisen. Hatten Sie die Absicht, Boronski zu ermorden? Belema fummelte lange mit dem Zahnstocher herum. Eigentlich nicht. Nein. Aber er starb. Sehen Sie? Eine Beschuldigung ist dahin. Tod durch schuldhaftes Versagen wäre ein besserer Vorwurf, aber Sie müssten gestehen und ich Zeugen beibringen, die gehört haben, dass Sie die Absicht hatten, Boronski zu belästigen. Ich habe es keinem gesagt. Nicht einmal Hime. Der Gefallen war ein Geheimnis. Gefallen? Belema lächelte und seine goldenen Eckzähne spiegelten das Sonnenlicht wieder. Ja, ein Gefallen für einen Freund. Hime war Unrecht getan worden, gegen das er sich nicht wehren konnte. Aha. Sie heißen das nicht gut? Der Kommissaris lächelte. Ich habe mir oft Fragen über die Polizei gestellt. Irgendwie bin ich auch so etwas wie ein Polizist in dieser Gegend. Ich stelle die Ordnung wieder her. Wir müssen gewöhnlich warten, bis es zu spät ist. Fortuna war unglücklich. In seiner gegenwärtigen Lage wird er besser dran sein. Hime war ein Wrack. Er wurde zum Alkoholiker, machte sich auf dieser Brücke zum traurigen Anblick. Boronski war ein Schuft. Mir gefiel das kleine Spiel. Wer war die Frau, die Boronski im Hotel Oberon in Verwirrung brachte? Raten Sie mal. Titania? Niemals. Sie kennen Titania nicht, deshalb sind Sie entschuldigt. Nein, Rea Fortuna selbstverständlich. Sie war Schauspielerin. Ich erwähnte ihr gegenüber die Angelegenheit und sie akzeptierte sofort. Es machte ihr Spaß, von Boronski aufgelesen zu werden. Er hatte so viel Spaß, dass er mit ihr verabredete, auch die Nacht bei ihm zu verbringen. Zu einem gesalzenen Preis, den er im Voraus bezahlte. Rea verwendete es für ihre Ausgaben. Jetzt ist sie bei Javier. Fritz Fortuna wird ihr viel Geld geben. Javier möchte etwas weiter unten selbst einen Laden aufmachen. Ein kleines Restaurant. Und der Wagen? Wie haben Sie das arrangiert? Hime wusste doch nichts davon, oder? Hime? Nein, er wusste nichts. Er hat die Gewohnheit, seine Wagenschlüssel auf die Theke zu legen. Und an dem Abend hat er viel getrunken. Die beiden Küchenjungen vom Hotel Oberon haben mir geholfen. Sie tauschten die Nummernschilder aus. Nein, Hime wusste nichts. Haben die Küchenjungen auch die Sache mit der Uhr und der Kleidung gedeichselt? Belema lachte. Es ist erstaunlich, wie ein Mensch durch Kleinigkeiten erschüttert werden kann. Das fiel mir schon in der Schule auf. Ein Lehrer, der mir besonders widerwärtig war, hängte seinen Hut immer an einen bestimmten Haken. Ich hängte ihn heimlich an den nächsten Haken. Es trieb ihn zum Wahnsinn. Keiner konnte verstehen, warum er sich so aufregte. Es gab bei Boronski 1000 Möglichkeiten. Kellnerinnen, die etwas über ihn verschütteten. Ein Tropfen Kaffee, ein Klecks Ketchup. Sie gaben vor, es zu bereinigen und machten die Sache immer schlimmer. Ich will Sie nicht langweilen, aber ich hielt Boronski in jeder wachen Minute auf dem Sprung. Das ist wahr. Wir leben nach Verhaltensmustern. Sie sind unsere Sicherheit. Und Sie wagen es, sich in die Muster anderer einzumischen. Sie sind nicht einverstanden? Nein. Tut mir leid, das zu hören. Ich dachte, Sie wären einverstanden. Aber ich danke Ihnen, dass Sie meine Neugier befriedigt haben. Ist das Ihr letztes Wort? Denken Sie nach, Minier. Und passen Sie auf. Der Sommer ging langsam in den Herbst über. Die schweren Regenfälle waren vorbei, die Luft war frisch. Es war spät am Abend und Belema ging allein spazieren. Er hatte an diesem Abend eine Menge getrunken. Es ist Herbst. Die Natur stirbt. Der allgemeine Niedergang wirkt auf mich ein. Er stolperte über eine niedrige Absperrung. Wirklich, Belema, du musst auf dich aufpassen. Hier ist die Stelle, wo sie ein und dasselbe Loch immer wieder asphaltieren. Jedes Mal sackt es wieder ein und sie machen neuen Pfusch. Ein junger Mann, ein Junge noch, ging auf die stolpernde Gestalt zu. Ich fühle mich immer noch sexy, dachte Belema, das ist gut. Du bist ein lieber Junge. Du bist hübsch. Komm ein Stückchen mit. Wir werden uns mögen. Der Junge blieb stehen. Belema streichelte die schwarze Lederjacke. Darf ich deinen Kopf berühren? Ich mag kahle Schädel. Das sollte ich eigentlich nicht, weil ich Friseur bin und ungezogene Jungen wie du mein Gewerbe beeinträchtigen. Klar, wenn du gern möchtest. Seine Zähne glänzten in einem schwarzen, ebenmäßig geformten Gesicht. Belemas dicker Finger drückte auf die Adlernase. Du bist schön. Möchtest du Geld? Zuerst spielen wir miteinander, dann gebe ich dir Geld. Wie viel möchtest du, ungezogener Junge? Er wird dein ganzes Geld wollen. Belema wollte sich umdrehen, wurde aber an den Schultern festgehalten. Wir nehmen auch sein Gold. Herr der eine, wir sind in der Fresse. Brich ihn auf, dann schlage ich es aus. Nimm dein Messer. Nein. Belema wollte brüllen, aber eine Hand legte sich auf seinen Mund. Nein. Es waren anscheinend viele Hände, die ihn boxten, sein Gesicht schlugen, ihm die Ringe von den Fingern zerrten, die Brieftasche wegnahmen. Da waren auch harte Füße, die gegen seine Knöchel und Schienbeine traten. Dann spürte er einen scharfen Schmerz im Nacken. Cool down, Zucker Daddy. Schnauze, verstanden? Das ist ein scharfes Messer. Holen wir seine Zähne raus. Belema riss sich los. Nach ein paar Schritten rannten die Jungen ihm nach und stießen ihn um. Er fiel über die Absperrung und rollte sich im Teer. Die Jungen nahmen eine Latte und rollten ihn damit weiter. Er rollte, bis die Straßendecke wieder fest war, kam mühsam auf die Beine und lief weiter. Die Jungen waren geräuschlos nahe hinter ihm. Hier! Eine Hand kam auf Belemas Nacken herab. Er fiel. Es roch nach Blut. Bäh, er ist klebrig. Ey, gib mir die Latte. Wir rollen dann durch den Haufen Federn da. Vielleicht können wir einen Vogel aus ihm machen. Belema spürte die harten Kanten des Holzes und drehte sich um, damit er ihnen entkam. Dann war eine Weile nichts. Er wachte auf, weil ihm eine Lampe ins Gesicht schien. Was haben wir denn hier, Ketchup? Gute Frage. Ein Federball mit Augen. Belema kroch davon, um dem grellen Licht zu entgehen. Hey, bleiben Sie hier. Was ist denn passiert? Die beiden Polizisten starrten einander an. Was machen wir jetzt? Ambulanz. Die Ambulanz kam und sie brachten ihn ins Krankenhaus. Als sie Belema erkannten, benachrichtigten sie den Kommissaris. Der Kommissaris holte Krebstra und Tachir ab und nahm sie mit ins Krankenhaus. Er setzte sich neben das Bett, in dem Belema lag, und hielt dessen Hand. Ein junger Mann in weißem Kittel beugte sich über das Bett. Ist er bei Bewusstsein? Kaum. Woran stirbt er? Kann ich nicht sagen. Die Wunden scheinen nicht zu ernst zu sein. Vielleicht hat der Teer seine Atmung beeinträchtigt. Er hat sich vielleicht stundenlang in diesem Zustand befunden. Und da ist Angst. Menschen können an Furcht sterben. Eine Reihe von Ursachen, würde ich sagen. Der Arzt fühlte Belema den Puls und schüttelte den Kopf. Wir werden eine Autopsie vornehmen, um die genaue Todesursache zu bestimmen. Der Kommissaris ließ Belemas Hand los. Wir kommen immer zu spät. Durch den dichten Morgenverkehr fuhren sie langsam zum Präsidium. Sie setzten sich in die Kantine und holten sich in Pappbechern Kaffee aus dem Kaffeeautomaten. Was für eine Art, da hinzugehen, mein Herr. Und es fing alles so gut an. Krebstra tanzte und sang. Ich sah überall Stücke voller Schönheit. Wir schwebten direkt über der ganzen Sache und wurden dann wieder nach unten gezogen. Es ist alles in deinem Verstand, Brigadier. Es ist doch alles in Ordnung. Asta wird auf dich warten, wenn du kommst. Du bist ein schönes Mädchen. Und sie liebt dich. Ja. Die Sicherheit wird wiederhergestellt. Ja. Die Sicherheit ist ebenfalls in deinem Verstand. Krebstra stand auf, um sich vom Nebentisch Zucker zu nehmen. Ein vorbeikommender Konstabel bemerkte ihn nicht und nahm seinen Stuhl mit. Als der Adjutant sich wieder setzen wollte, fiel er zu Boden. Ich verstehe. Er half dem Adjutanten wieder auf die Beine. Sie hörten Ketchup, Karate und die Folgen. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jan-Willem van de Wetering. Zweiter Teil, Der andere Sohn Gottes. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Kommissaris Wolfgang Büttner, Krebstra Charles Wirz, De Gier Matthias Ponier, Karate Michael Thomas, Asta Monika Barth, Brigadier Jürians Friedrich W. Bauschulte, der Deutsche Heinz Schimmelpfennig, Manager Jürgen Andreas, Botschafter Dieter Eppler, Bori Belema Wolfgang Reichmann und Gerd Keller, Tobias Lelle, Heinz Meyer, Baldo Seifert, Joachim Semmelrocke, Martin Semmelrocke und andere. Ton Roland Seiler, Schnitt Regine Schneider, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Bearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1984.